Laut dem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Hamnews führen die US-Marine, die japanische Verteidigungsmarine und die südkoreanische Marine am 22. und 23. Oktober auf dem offenen Meer östlich von der Insel Jeju eine gemeinsame Militärübung für die Seeblockade gegen die TV Yakat durch.